mein Christ so sehr vor seinen Körper sorgt, was ist er mehr? Ein Bau von Ehren, der wieder muss zur Erde werden. Ein Kleid, so nur geborgt. Er könnte ja das beste Teil erwählen, so seine Hoffnung nie betrügt, das Heil der Seelen, so in Jesu liegt. O selig, wer ihn in der Schrift erblickt, wie er durch seine Lehre auf alle, die ihn hören, ein geistlich Manna schickt. Wenn der Kummer gleich das Herzen mag und frisst, das Herzen mag und frisst. Drum, wenn der Kummer gleich das Herzen mag und frisst, schmeckt und sehet doch, wie freundlich Jesus ist. So schmeckt